von morgen, was so geschehen. Ich spür Vergangenes, das mich noch stets beklemmt. Ich schlendere in verlorener Welt. Ich will ins Licht und trau mich nicht. Sich finde in mir, wer plötzlich klar, nichts bliebe, wie es einmal war. Mein Herz trägt mich fort und ich fühle mich frei, wenn jemand wie du teilen, was sonst geheim. Du bist mir alles.